tiefer in mein Inneres. 7, 6, 5, noch viel tiefer in mich hinein. 4, 3, 2. Ich stelle mir nun eine flammend rote Farbe vor. Sie wird immer deutlicher und deutlicher und steht nun klar vor mir. 1. Jetzt sehe ich ganz deutlich, wie dieses drängende Rot zum Mars-Symbol wird, vor dem Hintergrund ausgetrockneten Grüns, und mache mich bereit, mich auf meinen Wesensanteil Mars einzustimmen. Ich verbinde mich mit meiner männlich-dynamischen Seite, meinen drängenden Antrieben, meiner leistungsstarken Motorik im körperlichen Bereich. Gehören Körperwärme, Muskeln, die männlichen Geschlechtsteile, Behaarung und der Kopf dazu. Von meiner Mars-Seite kommen Energie, Tatkraft, Mut, Entschlossenheit, Kampfkraft, Dynamik, Motorik, Tätigkeitsdrang, Triebaktivität und Durchsetzungsverlangen. Nun stelle ich alle Gedanken beiseite und richte meine Aufmerksamkeit auf meine drängende Energien. Mit diesem flammenden Rot des Mars-Symbols empfinde ich viele Stufen, brennende Fackel, eine Keule, ein Schwert, Reiter, Wettkampf, Brand, scharf und beißend, durchkämpfend, blitzschnelle Reaktion, Leidenschaft, ein brennender Pfeil, Sieg. Tiefer, tiefer, tiefer. Ich stürme viele Stufen tiefer. Ein Krieger, mutig, wehrhaft, kraftgeballter Angriff. Eroberung, drängend, Jäzer, Wut, ich sehe Rot, Unbeherrschtheit, die voreilige Tat, abenteuerliche Pioniere, Hitze, vorwärts, vorwärts, kompromisslos vorwärts, messerscharf, Leistungsstärke. Antriebe. Motorenlärm. Riskanter Einsatz. Beschleunigung. Das große Rennen. An der Spitze. Ehrgeiz. Durchsetzungswille. Wettbewerb und Rivalität. Ein Jäger. Gewehr. Schuss. Kampf um Anerkennung. Ich ringe mit mir. Auflodernde Impulsivität. Sprühender Eifer. Raubkatze und Dompteur. Scharfe, peitschende Befehle. Motorische Energie will sich voller Dynamik entladen, geradlinig und direkt auf das Ziel zu. Bewegungsdrang, Bewegungsfreude, Lust am aktiven Tun, brennendes Rot, elementare, treibende Kraftentladung, Begehren und Eroberungslust, aktiver Drang zur Umgestaltung des Vorgefundenen, Animus betont. Aus diesem antreibenden, roten Farbempfinden heraus drängt ein Bild in den Vordergrund. Es wird immer deutlicher. Hitze. Flirrendes Licht des Mittags. Steinige Hänge. Dünne Erdschicht. Dorniges Buschwerk. Rötliches, erzhaltiges Gestein. Eine Landschaft, die sengende Energien beinhaltet. Und nur das mutige, kluge, geschickte und abgehärtete duldet. Kühnheit, schnelle Reaktionen, gestellte Tatkraft und kameradschaftliche Treue. Wogende Durchsetzungsbereitschaft, lohende Energie, eine heiße Windböe wirbelt Staub auf. Sie wird zu einer kleinen Windhose. Die Staub, Sand und kleine Steine herumwirbelt. Rasch ersteige ich den nächsten steinigen Hang und sehe vor mir geborstene Felsen und zerzauste, wilde Büsche. Gezügelt aus meiner Mitte erlange ich durch meine Marsseite Mut, Bestimmtheit und Entschlossenheit, Leidenschaftlichkeit, Unbedingtheit, Intensität, Einsatz, Freude und Ritterlichkeit. Ungezügelt werden daraus Hemmungslosigkeit, Risiko, Aggressivität bis hin zu Rachegelüsten. Ein scharfer, durchdringender Geruch liegt in der Luft und vermittelt Härte, Entschlossenheit, Standhaftigkeit, schnelle Handlungen. Drangüberschusses, Primitivregungen werden zum konstruktiven Betätigungstrieb. Ich erlebe diese Energien, Triebe, Dränge. flammenden Rots. Intensive, treibende Kraft. Für alle Aufgaben bereit, die leistungsstarke Courage, instinktives Handeln, Tatkraft, Durchführen von Zielvorstellungen und Tatorientierung erfordern. Fundamentale Überlebenskraft und reaktionsschnelle Kampfbereitschaft. Ich nehme die Herausforderungen des Lebens an. Falkenflug. Sport. Scharfer Geschmack. Roter Pfeffer. Kameraden. Robuste Lebensbewältigung in widrigen Situationen. Ungebrochene Tatkraft. Begeisterung. Eifer. Arbeitstüchtigkeit. Impulsivität. Unruhiges Getriebensein, eine Räuberbande in wild zerklüfteter, lebensfeindlicher Landschaft, Speer, Phallus, ungestümer Führungsanspruch, Aufbruch der Kräfte, cholerisches Temperament, gezähmt im Heldenhaften. Mein natürlicher Drang zu erobern, durchzusetzen, Widerstände zu durchbrechen. Ich finde mich erfüllt von Stärke, muskulös, ritterlich, großer Selbstopferfähig, frei von Zögern und Zaudern, bahnbrechend für die Schwächeren. Ich lasse mich nicht aufhalten von Kleinlichkeiten und Theorien, sondern schreite zur Tat. Von dieser Wesensseite kommen meine drängenden Antriebe, meine leistungsstarke Motorik, mein Sinn für sportlichen Wettbewerb, mein Kameradschaftsgeist, körperlichen Bereich gehören Körperwärme, Muskeln, die männlichen Geschlechtsteile, Behaarung und der Kopf dazu. Verbunden mit meiner persönlichen Behauptung in der Welt, meiner Durchsetzungskraft, dem Prinzip der Beschleunigung, eingestimmt auf meine Animuszüge, dem Mars, drängt sich in der ausgetrockneten Grüntönung wieder das flammende, lodernde, antreibende, rote Mars-Symbol, mit dem ich alle nun gemachten Erfahrungen verbinde. Nun zähle ich mich langsam wieder zurück in mein Tagesbewusstsein. 1. Helles Licht, gleisend. 2. Kräftiges Violett. 3. Stahlblau. 4. Kaktusgrün. 5. Flirrendes Hellgelb. 6. Energetisches Orange. 7. Intensives Rot. 8. Meine Energien verlagern sich in den Körper. 9. Spannkraft, Aktivität und Leistungsvermögen. 10. Überlebensfähige Reaktionsschnelle. Deutlich bin ich mir meiner drängenden Energien bewusst und leite sie in konstruktive Kanäle. Mein ganzer Körper ist pulsierende Bewegung. Nun wandert meine Aufmerksamkeit zum Kopf. Deutlich spüre ich Frische und Willensstärke in meiner Stirne, gestärkte Zufriedenheit im Gesicht, über den ganzen Kopf hinweg, über Genick und Schultern, über den ganzen Körper, bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehenspitzen. Dynamik und Bewegungsfreude im ganzen Körper, Entschlossenheit und intensive Energien erfüllen mich. Ich lasse nun meinen Atem tiefer und stärker werden. Nun balle ich meine Hände zu Fäusten, winkle die Arme an, strecke sie mehrmals kräftig senkrecht, pumpend nach oben, auf, ab, auf, ab. Jetzt setze ich mich mit einem Schwung aufrecht hin und öffne die Augen. Ich bin hellwach, energisch und voller Handlungswille.